preisen die Sterne. Von der Isar will schäumen der Flut. Liegt das Lager auf weit in der Ferne. Doch worüber zerlötet es gut. Liegt das Lager auf weit in der Ferne. Doch worüber zerlötet es gut. Kommt zu uns ans flackernde Feuer. In die Berge bei stürmischer Nacht. Wir klagen, Volk und Heil.